Jetzt kommen die Einschläge immer näher. In meinem Alter, da ist das nun so. Alter Kumpan war grad an der Reihe. Wir nannten ihn immer Hallo Joe. Vielleicht, weil er Western verrückt war oder rauchte diese Marke, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte erst nicht zur Beerdigung fahren. Ich tu mich bei sowas immer sehr schwer. Ich kann auch die Skaff überhaupt nicht ertragen. Da müffelt's zu sehr nach Heimat für mich. Doch wenn ich dran bin, dann sollen ja auch alle kommen. Und diesen Old Joe, den mochte ich. Ja. Da-da-di-dum. Ja-di-da-di-da-di-da-di-dum. Ich bin also in diese Stadt gefahren, die anders als ich Old Joe nie verließ. Nach alten Gerüchen hab ich geschnuppert, die auch der Wechselwind nicht verblieb. Natürlich Disneyland ist die Altstadt nach Leben und Pisse. Rach es da mal, jetzt stinkt es nach Kofmix, Parfüm und Würstchen und Hinketup Max, diese Stadt original. Geschunden, getreten im Suff verendet, der steht in Bronze, jetzt vor der Bank. Paar schicke Kneipen, viele Apotheken, niemand besoffen, alle sind krank. Die alten Typen, die alten Fressen, du glaubst es nicht, die gibt es immer noch. Ist nicht der Kerl mit Pepita-Hütchen Rektor Schütz, dieses Nazi-Arschloch. Die Dürre am Stock, meine Tante Grüßchen und Aufseher Schmidt mit dem Schäferhund da. Das kann zwar nicht sein, die sind längst gestorben. Doch solche Typen vererben sich ja. Nun bleibt ja die Zeit auch hier nicht bloß stehen, um den Bulldoggenkerl im Lodenrock. Stehen drei Afrikaner, die reden und lachen und ein Clown wirbelt Teller auf einem Stock. Zwei Männer sogar, die öffentlich schmusen und Frauen, Herrgott, dass er einem gleich steht, aber immer noch gibt es die lauernden Pfaffen, die warten bloß, dass der Wind wieder dreht. Und alles gehört noch nur paar Familien, die leben noch besser als immer schon. Beim Billard aber erzählt mir eine in schwarzen Klamotten und ganz sanften Ton, dass neuerdings schon mal paar Chefetagen und anderes nutzlose Brenne wie nie am Bahndamm stehen Junkies, da steht doch das Leben, Andreas Bader und die Anarchie. Vielleicht wäre ich damals von hier nicht geflohen, hier, wo ich alles Vertrauen verlor. Wenn's damals wie jetzt schon gewesen wäre, oder auch doch ist schon so lange her. Ach ja, die Beerdigung, grad so wie andere Trauergemeinde, der übliche Quatsch. Bisschen Geschluchze am Grab, ein paar Reden. Später beim Feiern der übliche Tratsch. Ich wusste nicht, er war Sparkassendirektor. Das hat Old Joe wohl nie interessiert. Wenn wir uns früher mal hier und da trafen, dann haben wir bloß über Jazz diskutiert. So, es gibt von doch keine anderen News und so endet eben mein Heimweh Blues.